Das Zeitalter der Helden. Als das Bronzezeitalter, das Dwapara-Yuga, zu Ende ging, vor Beginn des Eisenzeitalters, ereignet sich das Zwischenspiel, das Santhya und das Santhyansa, mit seiner vorbestimmten Zeitdauer. Die schon geschichtlichen Zeiten entsprechen der dunkelsten Epoche, der des Eisens, des Kali-Yuga. Vorher hat es keine Geschichte gegeben, nur Legende und Mythos, deren Verkörperung und Projizierung. Was ist jene dazwischenliegende Dämmerung zwischen den Yugas? Was geht dort vor? Nichts. Absolute Ruhe? Nein. Vielleicht eine Rechnungslegung, eine Rechnung, eine Bilanz, eine Zusammenfassung der Kraft, wenn der Wille der Macht sich selbst bewundert, sich auf dem Felsen der ewigen Wiederkehr niederlässt für einen Augenblick, bevor er ad aeternum auf ewig den kreisförmigen Zeitablauf fortsetzt. Jedoch muss der Kreis sich in andere Kreise einfügen. Die chinesische Teedose, das Spiel der Spiegel. Wir glauben, dass das, was sich im Großen ereignet, in den Kalpas, Manvantaras, Yugas, Santhyas, Santhyansas, sich auch nach innen, im Kleinen, wiederholen muss. Das bedeutet, dass in jedem Yuga sich auf irgendeine Weise das Geschehen des gesamten Manvantara, im Manvantara das des ganzen Kalpa, ausdrücken muss. Im Kali-Yuga, trotz seines schrecklichen, verwirrenden Zustandes, der es umhüllt, müssen sich in irgendeinem Augenblick die Zeitalter des Goldes, des Silbers und der Bronze in verkleinerter Form wiedererzeugen, sich jedoch in einer sich beschleunigenden Zeit verstärkend, bevor sie voll in die Katastrophe stürzen, die das Ende des Zyklus kennzeichnet. Hesiod spricht von einem Zeitalter der Helden zwischen dem Ende des Bronzezeitalters und dem Zeitalter des Eisens. Es könnte gut jenes vermutete Zwischenspiel des Santhyansa bedeuten, von dem uns die Indo-Arier berichten. Für unsere Zeit ist das Heldenzeitalter durch die Erscheinung Adolf Hitlers gekennzeichnet. Durch die Verkörperung seines Avatar öffnet sich die ungeheure, großartige Möglichkeit des letzten Zeitalters der Helden nach innen, bevor das Ende mit der Vollendung des Kali-Yuga und dem Ablauf des Manvantara naht. Danach die große Nacht, der Wiedergang zu einem bleiernen Planeten. Durch seltsamen Schicksalsbeschluss, vielleicht durch das Glück der Speicherung von Bildnissen, erhält der Sinn die Gelegenheit zur Tat, zum Eingreifen, das sich mit Erfolg ausführen, aber auch unbeachtet bleiben könnte. Deswegen ist das Zeitalter der Helden der wichtigste Augenblick innerhalb des Kreises des Yuga und vielleicht sogar des Manvantara. Die dramatischste und letzte Gelegenheit, die sich dem Vira bietet, um aus dem Kreis der Kreise zu treten und die Erde zu vergeistigen, während die Entropie der Involution siegen könnte. Im goldenen Zeitalter gab es keine Einweihung, weil sie nicht erforderlich war. Es ist gut möglich, dass unsere Einweihung und alles, was wir hier in diesem Buch geschrieben haben, einzig dem Yuga der Helden entspricht. Das heißt, der esoterische Hitlerismus und der Kriegerorden Wotans sind die Einweihung und die Einweihungsorganisation des düsteren Zeitalters, dieser letzten Zeit zwischen den Zeiten, der Zwischenzeit des letzten Santhyansa vor dem endgültigen Ragnarök im eisernen Zeitalter. Der Held ist der Halbgöttliche, der die volle Göttlichkeit, die Unsterblichkeit wiedererlangen kann, der Vira, der sich in Divya verwandelt durch die polare, von beiden Polen hyperboreische Einweihung des Amor in Begleitung seiner Walküre mit den Waffen in der Hand. Das Bild ist bei Herakles Herkules gegeben, mit Gewalt die goldenen Äpfel im Garten der Hesperiden nehmend, bei Jason, der das goldene Vlies am polaren Baum des Gartens der Iduna oder Idhuna findet, dank der Hilfe seiner Walküre Medea. Es ist Prometheus, der Herakles den Weg des Alchemiegoldes und des Inzest Philosophal, das ist die Blutschande der Weisen, weist, einmal von seiner Folter am Kaukasus befreit. Und es ist Parzival, der den Gral nur mit seiner alten Begeisterung erobert, der von der rasenden Horde des wilden Heeres ohne Gott, aber mit dem Gedanken an die Geliebte oder mit der Geliebten in Gedanken, so wie Athene aus dem Haupte Zeus entspringt. so hat der tantrische Vira Möglichkeiten, die sich kaum einem anderen im Ablauf des Yugas ergeben. Er kann dazu kommen, sich des Mysteriums völlig bewusst zu sein und auf diese Weise seinem Ich einen Weg zu bahnen, der nicht einmal von den Göttern in allen Zeitaltern dieses geschlossenen Universums begangen wurde. Und dies, weil es den Weg nicht gibt. Der Held schafft ihn sich beim Begehen. Er erfindet ihn, eröffnet ihn mit einem Streich seines Schwertes. Es ist ein nicht vorhandener Weg, eine nicht vorhandene Blume. Es gibt ihn nicht, weil er dahin führt, dass es ebenso wenig gibt, ein niemals geträumter Traum, nicht einmal von den größten Pilgern der Sehnsucht. Jenseits des Kreises der Kreise, der Götter, der Archetypen und der Sterne, im reinen Nichtvorhandensein des grünen Strahls. Nur die Helden haben diese Möglichkeit, die Halbgöttlichen, die so geboren wurden, aber nicht alle verwirklichen sie. Es ist sehr schwierig. Der Held muss alles daran setzen, seinen physischen und geistigen Tod, seine Zerstückelung, seine Folterung, den Verrat, die letzte Einsamkeit. Und ohne je sein Schwert loszulassen, muss er festbleiben, die Qualen und Schmerzen bis zur letzten Prüfung und den letzten Zweifeln ertragen, wenn er geglaubt hat, dass alles umsonst war, dass nichts wahr ist, dass nur sein Geist, seine geistigen Vorstellungen ihn zu diesem tödlichen Augenblick und zum Einsturz des Universums auf sein zerstückeltes ganzes Sein gebracht haben. Wenn der Held diese Probe besteht, wenn es ihm gelingt, sie zu ertragen, werden auf der anderen Seite, im Valhalla Wotans, seine Walküre zusammen mit dem Vater des Helden seine verstreuten Teile sammeln, sein glorreiches Fleisch zu neuem Leben erwecken, nun aus unsterblichem roten Vraja, und es ihm gestatten, dahin aufzubrechen, wohin nur seine Walküre ihm folgen kann, weil sie seine einzige Begleitung ist und er keine andere haben wird, nicht einmal in jenen niemals geträumten Traum. Sein Weg hat keinen Namen, es ist der nicht vorhandene Weg des grünen Strahls. Der Antrieb, den man den Helden dieses Zeitalters gegeben hat, kommt mit dem Avatar des Führers Adolf Hitler. Sein Leben ist die leuchtende Gegenwart, die man uns übertragen hat, sein übermenschlicher Mut, sein gestellter Wille wie das Schwert Siegfrieds, sein Glaube an das Feuer, das ihn verzehrt, seine Festigkeit sogar zwischen den materiellen und geistigen Ruinen, die der Verrat anhäufte. Und seine Auffassung von Amor, seine Vision der ewigen Geliebten, die nur in seinem Kopf vorhanden ist, mehr als auf der harten Erde, wie Athene im Haupte des Zeus. Und die mit ihm geht, wohin er geht, ihre Treue ehrt den Kameraden.